Ohrensausen, das Audiomagazin von Wissen.de. Heute am Mikrofon Susanne Dreisbach und Jörg-Peter Urbach. Ich will doch nur spielen. Das mögen wir uns manches Mal denken und ahnen ja nicht, wie viel wir, ohne es zu wollen, am Billardtisch, vor der Dartscheibe oder bei Halma und Dame über unser wahres Ich verraten. Tatsächlich offenbaren wir in keinem anderen Lebensbereich so viel und so schnell über unseren Charakter und unsere Lebenseinstellung wie beim Spiel. Diese Behauptung stellt jedenfalls Professor Rainer Buhland von der Universität Mozarteum in Salzburg auf. Als Leiter des angegliederten Instituts für Spieleforschung kennt er sich hervorragend aus mit Spiel und Spielern. Eine weitere These des Spieleforschers: Wer viel spielt, bekommt seltener einen Herzinfarkt. Wie genau aber Monopoly und Infarkt zusammenhängen, hat Susanne Dreisbach für Wissen.de in Erfahrung gebracht. Hören Sie heute das Interview mit Spieleforscher Professor Buhland. Professor Buhland, Sie erforschen seit vielen Jahren das weite Feld Spiel und Spieler. Auf welche Spielertypen sind Sie dabei gestoßen? Es gibt keine wissenschaftliche Typologie von Spielern. Und Menschen in Typen einzuteilen, ist lustig und alles, aber es ist keine wissenschaftliche, irgendwie anerkannte Möglichkeit. Dennoch kennen wir alle bestimmte Spielertypen. Den Taktiker, den schlechten Verlierer, den Zocker, den Teamplayer. Um einen Menschen derart zu typisieren, legen die Wissenschaftler sogenannte Cluster an. Können Sie erklären, wie das funktioniert? Heute in der Statistik gehen wir vor, dass wir Eigenschaften in Eigenschaften unterteilen und dann gewisse Cluster bilden. Cluster heißt, dass man Eigenschaften sagt. Also ist jemand zum Beispiel leicht aufbrausend, ist er weniger leicht aufbrausend. Neigt er eher zu Melancholie oder eher nicht zu Melancholie? Ist er introvertiert oder eher extrovertiert? Ist er in seinem Denken schnell oder eher langsam als der Durchschnitt? Und so weiter. So macht man halt einige, so wie viel man haben will, Eigenschaften, testet die durch und bildet dann Cluster. Sie behaupten, am schnellsten sei ein Mensch zu durchschauen, wenn man sein Verhalten beim Spielen beobachtet. Ist das richtig? Ja, das ist ganz eindeutig so, weil sich die Spieler natürlich naturgemäß nicht anders verhalten wie im sonstigen Leben, nur es zeigt sich schneller. Also das Spiel ist ja ein Spiegel und überhaupt, wenn man vielfältig verschiedene Spielformen einsetzt, ist es ein Spiegel des Lebens, ne? Und da zeigt sich natürlich sehr schnell, was das für ein Mensch ist. Das kann ich dann einsetzen, zum Beispiel in Bewerbungssituationen, finde ich auch sehr gefährlich, ne, wo das Spiel dann benutzt wird, um möglichst schnell einen Menschen kennenzulernen und eine Auswahl treffen zu können. Spielen hat im Berufsleben nichts verloren. Sie aber würden sagen, diese These ist nicht nur falsch, sondern zum Glück inzwischen auch veraltet. Es wird ja heute schon viel mehr Spiel eingesetzt in Zusammenhängen der Erwachsenenbildung, der Wirtschaft und so weiter. Nur es wird nicht so genannt. Die Benennung ist eine andere. Also ihr im Personalwesen zum Beispiel, ich arbeite auch mit Personalmanagern zusammen, da können wir die einfachsten, ich sage mal auch einfach dümmsten Kinderspiele mit den Managern machen. Wir dürfen es nur niemals Spiel nennen. Das ist halt dann eine gruppendynamische Methode oder am besten irgendein amerikanisch-englischer Begriff. Dann können Sie alles mit den Managern machen, Sie dürfen es nur nicht Spiel nennen. Dass ein Manager sich davor hüte zu spielen, ist für Sie, Professor Buhland, mit der Ungenauigkeit der deutschen Sprache zu erklären. Ja, im Deutschen haben wir ein Wort, aber keinen Begriff. Also wir haben das Wort Spiel, aber wir haben mindestens vier verschiedene Begriffe dazu. Nämlich im Englischen ist es ziemlich deutlicher. Wir haben die Welt des Gambling, das ist ungefähr das, was im Deutschen Glücksspiel ist. Wir haben das Wort im Englischen to play a game. Game ist ungefähr im Deutschen Brettspiel. Wir haben das Wort to play. Das wäre im Deutschen das freie Spiel, so wie man das Kind, die Kinder das spielen. Und wir haben Acting, was ungefähr Schauspiel heißt. Das heißt, unser deutsches Wort Spiel umfasst all diese Gruppen. Und wenn wir jetzt schauen, Casino, Glücksspiel und Brettspiel und Kinderspiel to play hat miteinander sehr, sehr wenig zu tun. Auch wenn sich die meisten Führungskräfte eben wegen dieser ungenauen Begrifflichkeit im Deutschen zieren mögen, so haben das Spiel und das Spielen in ihren Augen dennoch eine große gesellschaftliche Relevanz. Ja, unbedingt, unbedingt. Und da müssen wir jetzt aufpassen, was ich sage. Also wenn ich sage, Spiel hat eine Funktion oder eine Bedeutung in der Gesellschaft, dann meine ich eben nicht Glücksspiele, nicht Gambling. Ja, das hat eine ganz andere Funktion. Ich rede jetzt von Spiel im Sinne von Game und Spiel im Sinne von Play. Und das hat eine ganz wichtige Funktion in der Gesellschaft und in der Familie, sagen wir mal in der Familie. Die Funktion, das ist der einzige Ort, den wir haben, wo sie Erwachsene und Kinder, wenn wir uns eine Familie vorstellen oder auch im pädagogischen Bereich, wo sie Erwachsene und Kinder auf Augenhöhe begegnen können. Ja? Sonst haben wir immer das Gefälle, dass die Erwachsenen für die Kinder irgendwie verantwortlich sind. Im Spiel, überhaupt im Game, to play a game, wenn wir an einem Brettspieltisch sitzen, dann haben die Kinder dieselbe Verantwortung für ihre Züge wie die Eltern und können, oder Erwachsene, und können dann die Erwachsenen mit dem gleichen Recht in die Pfanne hauen, rauswerfen oder mit ihnen spielen und haben die gleiche Entscheidungsfreiheit wie die Erwachsene. Und weshalb ist diese temporäre Augenhöhe für die Entwicklung eines Kindes sinnvoll? Das ist unbedingt gut, weil das ist ein Lernfeld für später. Ne? Wo können wir denn Freiheit lernen? Wo können wir Freiheit einüben? Und die Verantwortung, die man damit übernimmt. Spielen soll sich Ihrer Meinung nach jedoch auch für Erwachsene lohnen. Es soll sogar gesundheitsfördernd sein. Die Erwachsenen brauchen meistens ein Aufbrechen, sage ich mal, ihres sehr starren Konzepts und Selbstkonzepts. Ne? Sie müssen erst wieder mal ins Spiel kommen. Und dies ist die erste Schwierigkeit und die erste Aufgabe, die es gilt, dass sie wieder mal ihr inneres Kind entdecken, spielen lassen, wieder mal kreativer werden und so weiter. Ne? Die meisten, die einen Herzinfarkt haben, sind Männer eines bestimmten Alters, so um 50 plus minus 10. Und wenn man die anschaut von ihrer Persönlichkeit, kann man sagen, dass sie zu wenig spielen. Also sie haben ein Selbstkonzept, das relativ starr ist und wissen, so geht's. Dann kommen sie in eine Krise, sei es durch Arbeitslosigkeit, Überarbeitung, Beziehungsprobleme oder irgendetwas. Ihre Muster funktionieren nicht mehr und sie sind zu wenig kreativ, spielerisch, dass sie sagen könnten, okay, dann probiere ich es anders, dann entwickle ich was anders, sondern sie kommen dann in eine psychosomatische Krise und haben dann einen Herzinfarkt. Lassen Sie uns festhalten. Spielen hilft uns als Kindern, mit Freiheit und Verantwortung umzugehen. Als Erwachsene bleiben wir durchs Spiel flexibel und krisenfest. Dennoch gibt es eine Vielzahl von Menschen, die sich nur sehr selten und widerwillig an den Spieletisch setzen. Also der Rückschluss, wenn ich nicht gerne blöde Partyspiele oder irgendwelche blöde Brettspiele mache, der Rückschluss, dass ich dann nicht spielerisch oder keine spielerische Ader hätte, der ist falsch. Weil ich finde, diese blöden Partyspiele, diese blöden Hüttenspiele, ein Großteil der Brettspiele für so grenzdebil, dass ich die auf keinen Fall spielen möchte. Ich würde aber von mir nicht sagen, dass ich deswegen keine spielerische Ader habe, ne? Sondern im Gegenteil, sondern ich brauche einfach ein gewissen Bildungsniveau, ne, braucht man einfach auch wirklich viel bessere Spiele. Ne. Gott sei Dank, und das möchte ich jetzt auch nur erwähnen, gibt es ja im deutschsprachigen Raum eine unglaublich reichhaltige, schöne, wertvolle Brettspielkultur. Berufsanfängern wird immer öfter nahegelegt, sich während der Ausbildung oder des Studiums nicht nur aufs Fachwissen zu konzentrieren. Immer größeren Wert legen die Arbeitgeber inzwischen auf soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Durchsetzungsstärke, Kommunikationsbereitschaft. Ist es eventuell möglich, durch Spielen diese begehrten Soft Skills zu erwerben? Ja, also da würde ich fast sagen, es ist unvermeidlich. Also man kann nicht spielen, ohne das zu entwickeln, was wir heute Soft Skills nennen, ne? Weil Spielen ist ja bis auf Ausnahmen, wo man mit sich selber spielt, wobei man da mit sich selber auch als Partner spielt. Ja. Spielt man immer mit jemandem anderen und man muss ja, deswegen ist es ja Spiel, auf den anderen in gewisser Weise Rücksicht nehmen. Sonst ist er ja kein Spielpartner mehr. Und entwickle dadurch Soft Skills. Also im Spiel merke ich, aha, wenn ich das mache, dann verärgere ich ihn oder reagiere das so oder reagiere das so. Und wenn das Spiel vorbei ist, steige ich wieder aus und wir haben trotzdem unsere Freundschaft oder wir sind trotzdem eine Familie und so weiter. Professor Buhland, Sie benutzen in Ihren Veröffentlichungen den Begriff des Homo ludens, zu Deutsch der spielende Mensch. Aber unterscheidet sich der Mensch vom Tier tatsächlich durch seine Fähigkeit zu spielen? Tiere spielen auch schon. Also wir haben da das Phänomen, dass Tiere spielen müssen, genau wie Menschen. Also wir können nicht anders. Und das ist tatsächlich so. Wir können nicht anders als spielen. Und zwar ist es deswegen, da Tiere mit einer gewissen Komplexität des Nervensystems, also zum Beispiel Ameisen, haben ein recht einfaches Nervensystem. Sie sind determiniert über ihre Umwelt. Die kann sie nicht aussuchen, ob ich jetzt Nahrung suche oder ob ich doch Ameisenvölkerball spiele. Ne? Das ist einfach im Verhaltensprogramm gar nicht vorgesehen. Die funktionieren so. Tiere mit einem komplexen Nervensystem, vor allem Säugetiere und Vögel, sind jetzt nicht mehr so festgelegt von ihren Trieben und von ihrem Nervensystem, sondern sie müssen sich in die Umwelt einspielen und Verhaltensweisen trainieren, ihre Umwelt erkunden, gute Verhaltensweisen entwickeln. Von wegen, ich will doch nur spielen. Dass sich hinter unserem Spieltrieb sehr viel mehr verbirgt und dass ein Spiel überaus verräterisch sein kann, daran dürfte inzwischen kein Zweifel mehr bestehen. Und wer jetzt noch wissen möchte, ob er zu den Zockern, den Spielverderbern oder den Spielkindern zählt, sollte auf wissen.de den Spielertypentest spielen. Aber denken Sie daran, ist alles nur ein Spiel. wissen.de/Spielertypen. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.